Zuhören des Textes gedacht, ja, was ist eigentlich das Herzstück unseres Miteinanders? Wir kommen zum Gottesdienst hierhin und wir singen miteinander, wir hören biblische Texte, wir hören vielleicht auch auf die Predigt, also hoffentlich, ne? Und hinterher trinken wir noch einen Kaffee zusammen, wenn wir die Zeit haben, reden vielleicht noch ein Stück miteinander. Was ist das Herzstück unseres Miteinanders? Ein lutherischer Kollege hat mal gesagt, ich wundere mich immer über das Wort Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Gottesdiensten unserer Kirchen, weil wir normalerweise uns immer nur gegenseitig in den Nacken gucken. Das fand ich ein bisschen provozierend formuliert, aber es ist was Wahres dran, ne? Und ich habe in der Lebensgemeinschaft und Glaubensgemeinschaft in Gnadental, ein Dorf, in einem kleinen Dorf, in dem früher ein Kloster war und das jetzt von einer, wo jetzt eine Glaubensgemeinschaft lebt, da habe ich erlebt, dass sie ihren Gottesdienstraum neu konzipiert haben und sie sitzen alle so, dass sie einander sehen können. Das Zentrum ihres Gottesdienstraumes ist dieser Platz. Altar ist ja eigentlich nicht das richtige Wort, wir haben ja keine Opfer mehr, aber dieser Tisch hier vorne und die Gemeinde sitzt drumherum in einem fast in einem geschlossenen Kreis. Und sie können sich immer sehen. Das ist eine interessante Erfahrung, in dieser Gemeinschaft mit dabei zu sein und das zu erleben. Ich glaube tatsächlich, dass das, was unser Miteinander ausmacht, das ist, was wir gar nicht sehen können, nämlich unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir daran arbeiten müssen, dass in unserem sichtbaren Miteinander diese innere Verbindung irgendwie gut zum Ausdruck kommt. Und aus meiner Überzeugung ist das Abendmahl eins der Herzstücke dieser Gemeinschaft. Es habe ein Problem. Rein formal in unserer Gemeinde hier gehört es zur Tradition, dass der Gottesdienst passiert, also mit Predigt und Singen und Beten. Und dann gibt es eine Pause und vorher soll es am besten noch ein Segenswort geben. Dann gibt es eine Pause und dann machen wir das Abendmahl. Also ich habe in anderen Gemeinden das auch so erlebt, auch in einer der Gemeinden, in der ich gearbeitet habe, und habe die interessante Beobachtung gemacht, dass die Zahl der Leute hinterher immer etwas kleiner war als vorher. Also die Zahl der Menschen, die dann beim Abendmahl dabei waren, waren deutlich weniger als die sonst so im Gottesdienst waren. Da habe ich gedacht, wie kommt man denn an die ran, die jetzt gar nicht mehr da sind? Ist für die diese Möglichkeit, diese Gemeinschaft eigentlich überhaupt nicht wichtig? Jetzt haben wir diesen Bibeltext gelesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Und es gehörte, so wird es dort ja beschrieben, tatsächlich zu dem Normalen, dass man miteinander Gottesdienste gefeiert hat, dass man miteinander das Abendmahl genommen hat. Und es steht da der interessante Hinweis, sie feierten in den Häusern das Abendmahl. Okay, 3000 Leute unterzubringen in einem Haus ist ja auch nicht gut möglich. Und ich verstehe schon, dass es dann die große Gemeinschaft einer gottesdienstlichen Gemeinde gab, die sich irgendwo in einer Halle getroffen hat vielleicht oder im Vorhof des Tempels oder sonst irgendwo. Und daneben haben die Leute aber in den häuslichen Gemeinschaften so miteinander gelebt, dass sie dieses Herzstück des gemeindlichen Lebens, das Abendmahl, gelebt haben. Ja, dann erinnere ich mich daran, dass es Diskussionen gab, darf man im Hauskreis eigentlich Abendmahl feiern? Das unterliegt doch dann gar nicht mehr der Aufsicht der Gemeindeleitung. Also es gibt viele verschiedene Fragen an der Stelle. Ich will das nur anreißen an dieser Stelle, weil ich heute Morgen hier über dieses Thema mit euch gerne nachdenken möchte. Das Abendmahl, Herzstück gemeindlicher gemeindlichen Lebens. Ich möchte euch erzählen von einer Situation, die mich durch meinen beruflichen Weg begleitet hat. Ich war junger Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hamburg-Uhlenhorst und habe dort ein Ehepaar kennengelernt, die immer zum Gottesdienst kam. Die Frau war auch in einem Hauskreis mit dabei. Der Mann, der war immer im Gottesdienst dabei. Er hat sie gefahren. Eigentlich gehörten die immer dazu. Und dann wurde dieser Mann krank, kam ins Krankenhaus und seine Lebenssituation veränderte sich sehr markant. Und es wurde deutlich, dass ihm vielleicht gar nicht mehr viel Zeit bleibt. Und er bekam Besuch im Krankenhaus von einer alten Schulfreundin. Sie hat ihn besucht und sie hat etwas gesagt, was das Leben dieses Mannes verändert hat. Sie hat zu ihm gesagt, Otto, so kannst du nicht gehen. Wie willst du eigentlich Gott begegnen? Oh, also ich hatte diesen Mann kennengelernt. Die anderen aus der Gemeinde haben dann manchmal zu ihm Bruder Arnsdorf gesagt. Er war in den Gottesdiensten immer dabei gewesen. Aber was diese Frau zu ihm gesagt hatte, hat in seinem Leben etwas aufbrechen lassen, was man eigentlich nur als eine Bekehrung beschreiben kann. Otto, so kannst du nicht gehen. Und dieser Mann hat in den letzten Wochen ein Ja gefunden zur Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Und dann haben wir miteinander im Krankenhaus das Abendmahl gefeiert. Ich sag mal, in seinem Sterbezimmer. Und da lag dieser Mann in seinem Bett, große Augen, die ich noch nie vorher so strahlend gesehen habe. Wir haben das Abendmahl miteinander gefeiert, seine Frau war dabei, ich war dabei, noch irgendjemand und er selbst. Ein ganz kleiner Kreis. Es war ein Schlüsselerlebnis für mich. Aber es war ein großartiges Erleben für dieses Ehepaar, die viele, viele Jahre miteinander unterwegs waren. Und seine Frau hat immer darum gebetet und darauf gehofft, dass ihr Mann zu Jesus findet. Und wenige Tage später ist er gestorben. Wir haben miteinander Abschied genommen und ich habe der Trauergemeinde von diesem Erleben erzählt. Da ist ein Mann nach Hause gegangen. Abendmahl. Herzstück christlicher Gemeinschaft. Ihr Lieben, was machen wir, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern? Und warum hat es in der christlichen Gemeinde eigentlich eine solche Bedeutung bekommen? Ich komme von dem Bericht aus der Apostelgeschichte her. Der Grund ist, dass im Abendmahl etwas sichtbar gemacht wird, was eigentlich durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Eine Gemeinde, die sich trifft, um miteinander das Abendmahl zu feiern, erinnert sich an das, was am Kreuz von Golgatha für uns geschehen ist, indem sie nicht theologische Erklärungen reflektiert, sondern indem sie Brot und Kelch miteinander teilt. Ich finde das faszinierend. Natürlich ist über dieses Thema Abendmahl ganz, ganz viel geschrieben, gesagt, gepredigt, was weiß ich alles worden. Aber wenn wir es miteinander teilen, dann leben wir nicht mit bestimmten theologischen Erklärungen darüber, sondern dann schmecken und riechen wir und dann teilen wir mit dem, der neben uns sitzt. Das ist das, wozu Jesus seine Jünger eingeladen hat. Orientierung für das Abendmahl von Anfang an war eine gemeinsame Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern. Das war die Orientierung. Das Passamahl, ein Fest, das jedes Jahr gefeiert wurde, beinhaltete auch ein Essen, zu dem ein ganz bestimmter Ritus gehörte, in dem Brot miteinander geteilt wurde, auch ein Kelch geteilt wurde. Und so wissen wir aus der Forschung, es gab bei dieser Mahlzeit, dem Passamahl, gab es immer mehrere Trinkbehälter und einer blieb eigentlich immer stehen. Der sogenannte Elia-Kelch. Und dieser Kelch blieb stehen als ein Zeichen der Hoffnung und der Zukunft auf das, was Gott verheißen hatte. Man hat also ein Fest gefeiert in Erinnerung an das Geschehen in Ägypten. Das Geschehen der Befreiung aus ägyptischer Sklaverei war ja eine jahrhundertealte Tradition im Volk Israel. Und man hat gleichzeitig darüber nachgedacht, was kommen wird, weil Gott es verheißen hat. Und im Lukas-Evangelium begegnet uns, dass Jesus seine Jünger bittet, mit ihnen zusammen das Passamahl feiern zu können. Und in dem Bericht darüber wird uns beschrieben, was Jesus sagt. Er feiert mit ihnen das Abendmahl und er sagt zu ihnen Folgendes. Ich habe mich sehr danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leide. Und ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann soll erfüllt werden, dann soll sich erfüllen, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und dann begann diese Passamahlfeier mit diesem besonderen Teil, das in seinem Ablauf genau dem Abendmahl ähnelt. Und am Ende sagt Jesus, das macht, das tut immer wieder in Erinnerung an mich. Er hat in diesem Passamahl, in diesem Teil der Passamahlfeier, hat er dem Geschehen, das sich orientierte an der Befreiung aus der Sklaverei, eine neue Bedeutung gegeben, indem er den Bezug zu sich selbst knüpfte. Und das müssen wir uns einfach mal ein bisschen angucken. Ich mache das tatsächlich einfach mal ein bisschen symbolisch, damit wir das vor Augen haben. Jesus hat das Brot genommen und er hat dafür Gott gedankt. Das war üblich, das gehörte sich so. Und dann hat er es seinen Jungen gegeben und da ist der Unterschied zu dem anderen, indem er gesagt hat, das, was ich euch jetzt gebe, ist nicht mehr ein Symbol für das, was geschehen ist in der Vergangenheit, sondern für das, was geschehen wird. Und er sagt, das ist mein Leib, mein Körper, der für euch hingegeben wird. Jesus nimmt Bezug darauf, dass in dem, was passieren wird, in seinem Tod, um den er wusste am Kreuz, ja, dass da etwas gegeben wird für die Menschen, die so sich zusammenfinden. Mein Leib, der für euch gegeben wird. Ihr Lieben, natürlich, wir wissen, wie das hergestellt wird. Wir wissen, dass dazu Mehl nötig ist und dass man das backt oder auf einem Blech entsprechend vorbereitet. Wir wissen, was das ist. Aber Jesus sagt, hinter dem, was ihr handfest in die Hand bekommt und euch in den Mund schiebt, steht etwas anderes. Eine Beziehung zu Jesus aufgrund seines Todes am Kreuz von Golgatha. Und durch diese Beziehung zu Jesus eine Beziehung zu Gott. Wir teilen miteinander. Ihr Lieben, und ich finde das etwas Faszinierendes. Wir teilen miteinander Brot. Wie wichtig, wie gut, dass wir miteinander teilen. Natürlich kann man das so machen, dass einer austeilt und gibt es allen. Aber Was heißt das? Wir teilen das miteinander. Von Zeit zu Zeit ist es gut, sich das gegenwärtig zu machen. Ich teile mit dem, der neben mir ist, steht, sitzt, liegt, Krankenzimmer. Deshalb sage ich das so. Ja? Ich teile miteinander. Und was machen wir uns bewusst? Christus ist für uns am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat sich für uns in den Tod gegeben. Wir teilen miteinander. Wir teilen sein Leben. Wir machen uns das bewusst. Wir erinnern uns daran. Und ihr Lieben, ich finde das immer wieder faszinierend, dass in der Bibel uns theologische Wahrheiten nicht als Lehrthemen vermittelt werden, sondern als Lebensthemen. Es steht in dem Psalm dieser interessante Satz: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Da steht nicht, denkt doch mal darüber nach. Natürlich tun wir das. Aber das steht da nicht. Sondern da steht, schmeckt und seht. Benutzt eure Augen und merkt, was ihr auf der Zunge habt. Das ist eine ganz andere Ebene der Begegnung, ihr Lieben. Die Bibel ist natürlich ein theologisches Buch. Aber ist nicht primär das theologische Lehrbuch, sondern es ist ein Lebensbuch, weil es uns vermittelt, was zu dem Leben mit unserem Herrn und Gott gehört. Jesus feiert mit seinen Jüngern dieses Mahl und er macht ihnen deutlich, während die hier miteinander um die Polster, um den Tisch herum liegen, die lagen ja damals immer und haben nicht gesessen wie wir so ordentlich, sondern und dann gibt er dem einen und er gibt dem anderen und das Brot geht durch die Reihen. Einer gibt es dem anderen weiter. Und da wird mit einmal deutlich, dieses Miteinander, was Gott uns schenken will, durch den Tod Jesu, stellvertretenden Tod Jesu für uns. Und sie haben sich Zeit gelassen. Ich habe einmal in einer Gemeinde das so gemacht, dass ich ein Brot mitgebracht habe und wir haben, und dann sollte sich jeder ein Stück abbrechen davon. Das war interessant, weil einige haben Stücke genommen, die waren größer, als sie kalkuliert hatten und sie mussten etwas länger kauen. Und dann denkt man immer, jetzt sind wir hier eine Gemeinschaft, das ist ja schlecht, was denken denn die anderen? Merkt ihr, was da passiert in unseren Köpfen, nicht wahr? Dabei, es geht darum, wir begegnen einander, weil wir zu Christus gehören. 3 Minuten länger darf das ruhig dauern. Das macht überhaupt nichts. Und es muss nicht vor allem eine Form gewahrt werden, sondern es geht um den Inhalt. Und darum heißt es dann hier weiter, und nach dem Essen nahm Jesus den Becher mit Wein. Hat man damals genommen, war die Möglichkeit, um ein solches Getränk auch haltbar zu machen. Nach dem Essen nahm Jesus den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte, mein Blut ist der neue Bund zwischen Gott und Menschen. Darin wird er besiegelt. Und er wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Jesus gibt seinen Jüngern einen Kelch und fordert sie auch auf, diesen Kelch miteinander zu teilen. Und der Inhalt symbolisiert, erinnert, vergegenwärtigt, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für uns, sein Blut geflossen ist zur Vergebung unserer Sünden. Das Brot macht deutlich, real, Jesus Christus in Person ist gestorben. Der Wein macht deutlich, Jesus Christus hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Das sind 2 verschiedene Momente. Ja, das ist das eine. Das eine macht deutlich, Jesus ist real in Person gestorben. Und das andere ist, sein Blut floss, damit wir in Verbindung mit Jesus Christus leben können, mit Gott leben können durch Jesus Christus. Vergebung von Schuld, das ist das eine Thema. Die Realität seines Todes ist das andere Thema, was uns begegnet im Abendmahl. Und wir teilen miteinander Brot und Kelch, um dieses Mahl zu feiern. Und es war ein Selbstverständnis in der ersten Christenheit, dass sie das gefeiert haben, so oft es ging. Manche Gemeinden tun das bis heute, dass wir am jeden Sonntag das Abendmahl feiern. Das gehört zu unserer Tradition. Okay. Und manche Gemeinden sagen, wir feiern es einmal im Monat. Und andere Gemeinden sagen, wir feiern es immer dann, wenn die Mitarbeiterin frei hat, die das immer vorbereitet. So, ist ganz unterschiedlich, ne? Und manche Gemeinden sagen, wir feiern kein Abendmahl. Wir feiern es erst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Was für Unterschiede. Ich suche manchmal vergeblich nach den Begründungen dafür in der Bibel. Aber ich erzähle euch das einfach, wie das ist. Und ich muss noch ein paar Dinge dazu sagen. Es gibt eine Schrift, die ist schon viele, viele Jahre alt, im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Da wird einiges über das Abendmahl gesagt. Und da steht das Herrenmahl. Nicht zu verwechseln, nicht das Herrenmahl im Sinne von das Männermahl, ne, sondern das Herrenmahl, weil es sich orientiert an Jesus Christus. Aber wenn man das jemand, der nicht zu Hause ist, in einer christlichen Gemeinde erklären will, dann muss man richtig Anlauf nehmen. Und dann gibt es Gemeinden, die sagen immer, das Mahl. Jo, kommt einer rein, Mahlzeit, oh. Okay, nee, so ist das ja auch nicht gemeint. Ihr versteht die Begrifflichkeiten, denen man begegnet, sie werden ganz unterschiedlich benutzt und sie werden vielleicht auch ganz unterschiedlich verstanden. Wir haben uns angewöhnt, das Wort Abendmahl zu benutzen. Warum? Weil Jesus mit seinen Jüngern scheinbar am Abend zusammensaß. Also auch keine richtige theologische Begründung für den Namen, oder? Also, das ist die Situation. Und trotzdem, dies ist Herzstück unseres gemeindlichen Miteinanders. Ihr Lieben, und ich finde es darum wichtig und gut, dass wir es miteinander feiern. Wenn ich euch erzählt habe von dieser Begegnung mit Otto Ahrensdorf und seinem Erleben, seiner Bekehrung und der Feier des Abendmahls im Krankenhaus, dann könnt ihr vielleicht verstehen, dass das auch für mich eine Schlüsselerfahrung war in meinem Gemeindedienst in der ersten Zeit. Ich freue mich daran, wenn wir als Gemeinde miteinander das Abendmahl feiern. Und ich möchte euch einfach immer und immer wieder einladen dazu, das auch zu tun. Lass mich noch kurz etwas sagen zu dem Miteinander. Man kann, das ist ja auch bei uns in der Gemeindepraxis, einfach Brot und Kelch durch die Reihen gehen lassen. Corona hat dafür gesorgt, dass sich da auch nochmal einiges verändert hat. Also die Zahl der Mini-Kelche ist größer geworden hier in unserer Gemeinde. Ist auch völlig in Ordnung, weil es spielt nicht die Rolle. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Ja? Sondern dieses Miteinander. Dann ist es so, dass manche Gemeinden das auch miteinander pflegen, indem sie nach vorne kommen und ausgeteilt wird. Und ich würde heute gerne mit uns in dieser Weise das Abendmahl einmal feiern, dass wir hier vorne kleine Gemeinschaften bilden, die hier stehen und miteinander das teilen und sich dann wieder auf den Platz setzen. Das heißt, in 5 Minuten ist das nicht erledigt. Ich sage das einfach mal so ganz praktisch. Sondern man lässt sich da ein Stück drauf ein. Welches ist der Weg, der euch hilft, das innerlich gut aufzunehmen, um das es geht? Das weiß ich gar nicht. Und deshalb ist es auch legitim, unterschiedliche Formen zu feiern und es mal so oder mal so zu machen. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir miteinander das teilen. Und so würde ich heute einfach gerne euch einladen, dass wir miteinander hier das Abendmahl nehmen, indem wir uns auf den Weg machen, hier vorne zusammenstehen und dann sozusagen eine kleine überschaubare Gemeinschaft bilden, die miteinander teilt und danach wieder ihren Platz nimmt. Ich möchte an dieser Stelle mein Predigen unterbrechen. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander das Lied singen, das lasst uns feiern, das Mahl, das er uns gab. ein Lied, das Peter Strauch gedichtet hat, der ja etliche Jahre Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden war und durch seine Lieder immer wieder neue Impulse gegeben hat, auch in unser Leben als Gemeinde. Frieden unseres Gottes zu. Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Wir nehmen wieder Platz. Wir haben im Einstieg zu diesem Abendmahl ein Lied gesungen. Ich möchte euch einladen, dass wir die dritte Strophe dieses Liedes jetzt noch einmal singen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde das Gewächs dieses Weinstocks nicht mehr trinken, bis wir es wieder neu tun werden in Gottes Reich. Das Abendmahl heißt nicht nur Erinnerung, sondern das Abendmahl bedeutet auch, wir richten uns auf das aus, was kommt. Ihr Lieben, beides gehört zu unserem Leben. Und ich kann das so gut verstehen, dass die ersten Christen mit großer Freude das Abendmahl gefeiert haben, weil sie sich daran erinnert haben, was Jesus für sie getan hat. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und gleichzeitig, wir sind doch gespannt auf das, was kommt. Wir sind doch gespannt auf das, was kommen wird. In Gottes Reich ist ein großes Festessen vorbereitet. Ich spreche menschlich, aber das sind genau die Bilder, die uns in der Bibel begegnen. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Psalm 23. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Immer wieder wird das erzählt. Jesus spricht davon, dass in Gottes Zukunft wir in einer großen Gemeinschaft dankbarer Menschen zusammen sind und Gott loben über dem, was er getan hat. Dass er uns eingeladen hat, hineingeholt hat in die Gemeinschaft mit sich. Ich denke an das, was in Psalm 103 steht. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und ich will nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld. Er heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und er schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umfangen mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Ich fühle mich jung und stark wie ein Adler. Der Herr hält Wort. Die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die zu ihm gehören, die ihm gehorchen. Wir können uns auf seine Zusagen verlassen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Befehlen gehorcht und seine Worte hört. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Wesen im Himmel, die ihr ausführt, was er euch befohlen hat. Lobt den Herrn, alle seine Geschöpfe, an allen Orten seiner Herrlichkeit. Und auch ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Apostel Paulus hat in dem Brief an die Korinther an 2, 3 Stellen etwas zum Abendmahl gesagt. Und an einer Stelle lesen wir diese Sätze, ein fast staunendes Reden des Apostels Paulus darüber, was durch das Abendmahl uns geschenkt ist. Es ist ein Brot, sagt er. Es ist ein Brot. Und so sind wir viele eine Gemeinschaft, ein Leib durch Jesus Christus. Die Mitte des gemeindlichen Lebens, das Abendmahl, ihr Lieben, Wir dürfen davon leben und damit. Wir dürfen als eine lebendige Gemeinschaft vor ihm stehen. Lasst uns jetzt einfach zwei Lieder noch miteinander singen. Und dann wollen wir eine Zeit auch des Betens haben. Wird hier vorne angezeigt. Lieder der Anbetung.